erst früh den Schmerz verstand, die Hoffnung nur im Traum. Die Mutter starb, der Vater trank, die Welt war hart und kalt. Ein Scherenschleifer nahm ihn mit, durch Staub und Straßen alt. In Hollands engen Gassen, bei Gaunern und Dieben, lernte er mit sieben das Stehlen zu lieben. Fetzer, oh Fetzer, Sohn ohne Halt, vom Schicksal gezeichnet, das Leben so kalt. Dann. Im Windmühlenturm sperrte man den Mann. Noch keiner floh aus dieser Zelle, doch er, der Schlaukopf, pfiffig helle. Band Tücher an die Flügel sacht, sprang 7 Meter in die Nacht und fand die Freiheit ungeahnt und ran durchs Feld, durchs Busch, durchs Land. Das Leben so kalt. Seinen Kumpanen wieder vereint, zog er durchs Land, vom Hunger gepeint. Kein Wirtshaus sicher, kein Pfad mehr frei, sie lachten laut das Leid vorbei. Doch als die Liebste den Sohn aufschlug, zerriss ihn Schmerz, der tief in ihm trug. Im Zorn, im Streit, der Augenblick so heiß. Erschlug er sie und zahlte den Preis. Er grub sie still bei Nacht im Sand, das Herz voll Reue, Blut an der Hand. Der Teufel lachte, welch grausamer Scherz. in Köln am Markt. Mit 25 Jahren grad schickte der Schafott ihn in das Grab. Am Rhein entlang, den Glocken lauscht im stillen Klang, der hört im Wind, wenn Schatten ziehen. Noch Fetzer Schritt durch die Gassen ziehen.